Gabelbissen. So kocht Österreich. Servus und herzlich willkommen zu Folge 105 des Gabelbissen Podcast. Ich hoffe, ihr seid alle gut ins neue Jahr rübergerutscht. Auf alle Fälle wünsche ich euch jetzt noch alles, alles Gute fürs neue Jahr. Prosit, na ja, wenn man so schön sagt, dass alle eure Träume, Wünsche, Projekte, die ihr so habt, in Erfüllung gehen und alles so verläuft, wie ihr euch das vorgenommen habt. Und ich drücke euch auch die Daumen, dass ihr an eure vermutlich verfassten Vorsätze, dass ihr da möglichst lang dranbleiben könnt. Ja, wir starten munter, flockig in ein neues Jahr Gabelbissen und als Auftakt fürs neue Jahr, ein bisschen passend vielleicht zum verkaterten Neujahrstag, möchte ich euch einen Klassiker vorstellen, nämlich das Katzengeschrauer oder Kotzengeschrauer. Das Kotzengeschrauer ist ein Gericht, das ganz, ganz typisch ist für Oberösterreich, aber auch Niederösterreich und Wien. Und teilweise in einigen wenigen Tälern sogar in Kärnten ist es anzutreffen. Früher war das Kotzengeschrauer ein äußerst beliebtes Gericht, also wirklich sehr oft wo anzutreffen. Heutzutage, ja, wenn man so schaut, in den ganzen deftigen, bodenständigen Lokalen, also ich hätte es ehrlich gesagt ewig nimmer mehr gesehen. Also das Kotzengeschrauer ist mir wirklich bis jetzt, glaube ich, kein einziges Mal untergekommen. Und ich kenne ja durchaus einige Lokale, die eher deftigere Kost und bodenständige Küche anbieten. Nur was ist denn das jetzt genau, das Kotzengeschrauer? Also im Endeffekt könnte man sagen, das ist ein Eintopf, mal abgesehen von der Beilage. Die muss ich in einem eigenen Gefäß machen, aber das Kotzengeschrauer selbst ist eigentlich ein Eintopf. Was bei dem ganz, ganz signifikant und markant ist, es gibt hier wirklich kein einheitliches Rezept. Es gibt bei vielen Gerichten, haben wir das ja, dass es kein einheitliches Rezept gibt, nur da haben wir durchaus sehr starke Parallelen. Da unterscheiden sich die Gerichte vielleicht in ganz kleinen Details, dass man vielleicht jetzt statt Majoran zum Beispiel Petersilie nimmt oder so. Beim Kotzengeschrauer ist das anders. Da gibt es viele, viele verschiedene Varianten. Man könnte fast sagen, dass jeder Bauer, jeder Hof da so seine eigene Variante von dem Gericht hatte. Das ist nämlich, wie ihr vielleicht vermutet, ein Gericht, das aus dem Bäuerlichen kommt. Meist findet man aber heutzutage im Kotzengeschrauer drei Zutaten, die eigentlich immer gleich sind, nämlich Rindsfleisch, Schweinefleisch und Leber. Es gibt jedoch auch noch andere Varianten, wo Kalbfleisch drinnen ist, wo man andere Innereien findet, zusätzlich noch etwas Gemüse und eine breite Auswahl an verschiedensten Gewürzen. Das Typischste oder die typischsten Gewürze, würde ich sagen, fürs Kotzengeschrauer sind der Majoran, den ich persönlich, wie ihr wisst, sehr, sehr liebe, und auch die Petersilie. Und die klassische Beilage zu dem Gericht sind Nudeln. Da werden gern Bandnudeln genommen oder halt jede andere Variante von Nudeln. Es wird teilweise auch mit Reis serviert, eher selten, und mit Spätzle, aber auch mit Semmelknödel kann das Kotzengeschrauer serviert werden. Ja, ich habe es vorher kurz erwähnt, das Ganze geht ja aufs Bauerntum zurück. Und es gibt, wie wir es ja von diesen Gerichten her kennen, jetzt keinen eigentlichen Erfinder des Ganzen. Von daher gibt es auch, wie immer bei solchen Gerichten, ihr kennt es, wenig Aufzeichnungen darüber, leider. Was man aber weiß, das Kotzengeschrauer war immer ein typisches Gericht bei Hausschlachtungen. Denn damals wurde im Gegensatz zu heute wirklich alles verarbeitet, was bei der Schlachtung angefallen ist. Wenn man sich heute ansieht, was da alles weggeschmissen wird, ist echt ein Wahnsinn. Ich habe vor kurzem eine Statistik gelesen, die besagt, der Österreicher verzehrt im Schnitt 110 Kilogramm Fleisch pro Jahr. Ich frage mich, wer die von mir isst, aber gut, ja, sagt die Statistik Austria. Und das Traurige an der Sache ist, ich glaube 110 Kilo waren es, dass wir eigentlich effektiv davon nur 65 Kilogramm verzehren und die Differenz, die sich dadurch ergibt, wird entsorgt. Und das kommt daher, da man heutzutage ja nur eher die schöneren, die Gusto-Stückerl essen will, weil wir einfach mehr oder weniger im Überfluss leben. Damals war das aber nicht so, weil damals war Fleisch teuer, was es ja heutzutage nicht mehr ist. Man konnte die Sachen nicht konservieren, man hatte einfach kein Geld und da musste einfach wirklich alles verarbeitet werden, was das Tier hergab. Ja, und einige Teile, die man jetzt nicht wirklich irgendwie weiterverarbeiten konnte, sei es, weil man sie nicht haltbar machen konnte oder weil es eben so wenig war, das waren zum Beispiel jene Fleischstücke, die am Speck, an dem wirklich ganz fetten Teil waren, die man für Krammelherstellung verwendet hat. Ja, das waren so Futzer, so kleine Stücke, die hätte man nicht verwenden können. Genauso in Reihen konnte man damals, wo es noch keine Kühlung gegeben hat, einfach nicht haltbar machen, länger haltbar machen. Heutzutage alles kein Thema. Damals war es ein Riesenproblem. Aber auch nicht so schöne Fleischstücke, zum Beispiel eher was eher sehnig ist, eher gröber ist, das wurde dann eben für solche Gerichte wie das Katzengeschreier verwendet. Man hat das Ganze klein geschnitten und dann eben zu einem Gericht verarbeitet. Vorher habe ich ja schon erwähnt, dass es unterschiedliche Rezepte beim Katzengeschreier gibt. Und das Witzige ist ja, es gab selbst von Hausschlachtung zu Hausschlachtung andere Rezeptvarianten. Das hängt damit zusammen, dass zum Beispiel einmal nur Schwein geschlachtet wurde. Beim nächsten Mal ist aber ein Schwein und ein Rind geschlachtet worden. Und das mal nur ein Rind und ein Schaf. Also ihr wisst, auf was ich hinaus möchte. Und eben allein dadurch kam dann diese Vielfalt auch zustande. Man könnte jetzt vermuten, weil ich ja so viel von Tieren geredet habe, dass das Katzengeschreier ein Gericht von Viehzüchtern war, von Schweinebauern oder Rinderbauern. Nein, nein, weit gefehlt. Da war ich selbst sehr, sehr überrascht. Das Gericht war nämlich ein typisches Gericht von Winzern. Ja, auch die hatten seinerzeit nämlich etwas Vieh im Stall stehen, einfach zum Selbstversorgen, weil man kann den damaligen Winzer nicht mit dem heutigen vergleichen. Wenn ich mir heutzutage an Leo Hillinger anschaue, der macht gewaltige Summen mit Wein. Das war damals natürlich nicht so, wie es heute ist. Ja, und jetzt würde ich mal sagen, schauen wir uns mal an, woher kommt denn der Name, weil Katzengeschreier ist ja sehr eigenwilliger Name für ein Gericht, sind wir alle der gleichen Meinung. Die Namensherkunft kommt auch vom Winzer, so vermutet man. Und da gibt es dann wieder mehrere Theorien. Die eine Theorie besagt, die Winzer wollten das Gericht ungestört essen, also ohne den Knecht und wen auch immer. Und darum gingen die in den Weinkeller, um das dort in aller Ruhe genießen zu können. Gut, nehmen wir mal so hin, aber wie kommt man jetzt von dem, dass der in den Weinkeller gegangen ist, auf den Namen Katzengeschreier? Was hat das mit einer Katze zu tun? Das ist auch einfach erklärt. In einem idealen Weinkeller findet man die sogenannte Köllerkatz oder auch Kellerkatze genannt. Und das ist eine ganz spezielle Art der Katze. Nein, kein Tier, wie ihr jetzt vielleicht vermutet, die ganze Zeit im Keller lebt, das wäre ja Tierquälerei, sondern dabei handelt es sich um Zasmidium cellare oder anders gesagt um einen Schimmelpilz. Und der bildet sich vorzugsweise in Weinkellern. Das hängt nämlich mit der Luftfeuchtigkeit in den Kellern zusammen. Wenn die nämlich über 85% liegt, herrschen ideale Bedingungen für den Schimmelpilz und für den Wein. Und von daher findet man dort eben in solchen Kellern gern diesen Pilz. Und der ist nicht ein schlechtes Zeichen für den Weinkeller. Nein, ganz im Gegenteil, das ist ein Indiz für einen sehr, sehr guten Weinkeller, weil sich eben die Bedingungen, die da unten herrschen, ideal auf die Reifung des Traubensafts auswirken. Doch, okay, jetzt wissen wir, das ist ein Pilz, doch woher kommt der Name? Und das ist auch wieder relativ schön zu erklären. Dieser Schimmelpilz bildet so eine ca. 1-2 cm dicke, fellartige Schicht auf den Steinmauern. Ja? Und wenn man das angreift, fühlt sich das an wie Katzenfell. Und von daher der Name Köllerkatz oder Kellerkatze. Übrigens keine Sorge, der Schimmelpilz wirkt sich jetzt im Gegensatz zu anderen Schimmelpilzarten, die man so kennt von Wohnungen etc., jetzt nicht so negativ auf unsere Gesundheit aus. Beziehungsweise auch auf den Wein nicht. Denn der Wein, wir wissen, hat ja über 10% und würde der Pilz irgendwie mit dem Wein in Berührung kommen, wäre es kein Problem, denn sobald das Getränk über 2% Alkoholgehalt hat, ist der Pilz weg, ist er tot, also stirbt er, verändert er dran. Und generell aber muss man auch zu sagen, die Winzer entfernen das sowieso von den Holzfässern. An den Wänden ist es geduldet von den Winzern, an den Holzfässern nicht. Es gibt aber auch noch andere Theorien zu dem Ganzen. Und zwar sagt man, dass das Gericht Katzen zum Schrein gebracht haben soll seinerzeit. Ja, deswegen, weil es so wild gemischt wurde und das hat der Katze nicht gefallen. Ja, man, die Theorie finde ich persönlich jetzt nicht so ganz nett. Eine andere finde ich, die letzte, die ich jetzt noch vorstellen werde, die klingt am plausibelsten und die wurde nämlich auch noch wo erwähnt, aber dazu dann gleich mehr. Die andere Theorie besagt nämlich, dass die verschiedensten Sachen, die man da reingemischt hat in das Katzengeschrei, das erinnert an das Geschrei der Katze. Wer schon mal eine Katze schreien, so singen gehört hat, ich meine, das klingt ja alles andere als harmonisch. So unterschiedliche Töne, überhaupt keine Harmonie, so auf den ersten Blick. Und das soll auch beim Gericht so sein. Es ist auch unterschiedliche Sachen drinnen, wo man sagt, das kann doch nicht harmonieren. Aber tut es im Endeffekt doch. Und da sagt man, das könnte auch eine Theorie sein. Das könnte auch belegt sein oder ist auch belegt. Denn im Jahre 1815 wurde diese Theorie erstmalig erwähnt. Und zwar im etymologischen Wörterbuch von Matthias Hofer. Höfer. Dort hat er das erste Mal eben diese Theorie erwähnt. Und von daher würde ich sagen, ist das sicherlich auch die plausibelste Geschichte zum Katzengeschrei. Bevor wir zum Rezept kommen, habe ich mir noch gedacht, möchte ich ein bisschen Warenkunde wieder mal machen. Und zwar schauen wir uns die Leber mal etwas genauer an. Die Leber ist ja bei vielen Rezepten ein wesentlicher Bestandteil beim Katzengeschrei. Und seien wir es ehrlich, wir wissen von dem eigentlich nicht so viel. In der Küche kennen wir mehrere Arten von Leber. Da haben wir mal Kalb, Rind, Schwein, Geflügel und Dorsch. Letzterer, muss man sagen, wird in Österreich eigentlich nicht wirklich verwendet. Man vielleicht in einigen nobleren Restaurants, aber Dorschleber gehört nicht auf zur klassischen österreichischen Küche dazu, was logischerweise damit zusammenhängt, dass wir keinen Meeranschluss haben. Und ja, woher sollte man dann den Dorsch immer auch so teuer importieren? Kalbsleber gilt von den Varianten als die teuerste, aber auch gleichzeitig die feinste Variante. Sie ist sehr, sehr zart und mild im Geschmack. Und die ist meines Erachtens ideal für gebackene Leber, sprich Leber, die man herauspaniert wie ein Schnitzel Wiener Art. Die Rinderleber ist dann schon kräftiger im Geschmack als vom Kalb. Teilweise kann die auch ins Bittere gehen. Die ist zum Beispiel ideal dann fürs Katzengeschrei, da kann man die super reingeben. Aber auch bedingt für geröstete Leber. Wenn man die ein bisschen milder haben will, kann ich euch einen kleinen Tipp geben, den liest man immer wieder. Und zwar legt man die in Milch ein, die Rindsleber, dann verliert die ein bisschen an diesem kräftigen Geschmack, an dem bitteren. Weiters gibt es dann noch die Schweinsleber. Die ist sehr grob, also ziemlich grob, muss man sagen. Ist aber dafür sehr, sehr herzhaft im Geschmack. Die ist perfekt geeignet fürs Katzengeschrei, aber auch für geröstete Leber oder auch für die Tiroler Leber kann man die super verwenden, weil man einfach eine wirklich schön kräftige Leber hat. Dann hätte man noch die Geflügelleber. Die ist im Gegensatz zu allen anderen wirklich sehr, sehr zart. Aus der kann ich zum Beispiel auch eine geröstete Leber machen. Und das, wenn ich da Hühnerleber nehme, also muss ich natürlich mehrere nehmen, weil vom Hund ist nicht gerade groß, wunderbar zart. Wirklich wunderbar zart. Als delikateste Variante der Geflügelleber zählt übrigens die Gänseleber. Die wird als Delikatesse angesehen. Vor allem die, ja, leider Stopfleber. Stopfleber, das, darunter versteht man eine Lebervariante der Gans, wo die Tiere mit Nudeln gefüttert oder eben gestopft werden. Letztere Variante wird zum Glück, muss man wirklich, wirklich sagen, in unseren Breitengraden nicht mehr praktiziert, weil es verboten ist. Das ist nämlich Gänsestopfen purste Tierquälerei. Also ich persönlich kann euch davon abraten, irgendwas in der Richtung zu kaufen, weil Gänsestopfleber wird wirklich unter ärgsten Bedingungen produziert. Und von daher hat man das zum Glück verboten. Paradoxerweise muss man aber sagen, ist in der EU der Import solcher Produkte jedoch wieder erlaubt. Meines Erachtens passt das nicht zusammen, weil auf der einen Seite verbiete ich es auf meinem eigenen Gebiet und auf der anderen Seite erlaube ich das aber wieder von woanders zu importieren. Da ist doch irgendwo, ja, ich weiß nicht, sehe ich da was falsch? Sehen die Gesetzgeber da was falsch? Auf alle Fälle würde ich euch persönlich raten, Finger weg oder Abstand halten von Stopfleber oder von Fettleber, wie man es auch nennt. Wenn Gänseleber, dann bitte kauft eine von einer Weidegans, die einfach schön auf der Weide leben durfte und da ganz normal unter normalen Bedingungen wachsen durfte und nicht da zwangsernährt wurde auf wirklich bestialische Art und Weise. Ich meine, ich möchte das auch nicht näher erklären. Wenn es interessiert, man findet im Internet wirklich, wirklich genug davon. Und von daher denke ich, muss ich jetzt auch im Rahmen dieses Podcasts nicht genauer drauf eingehen. Ja, und in ganz kleinen Mengen, wird in Österreich übrigens auch noch, das habe ich vorher vergessen zu erwähnen, Leber von Wildtieren verwendet. Aber das ist wirklich nur äußerst selten. Vor allem, weil Wildtierleber von allen Lebervarianten am meisten belastet ist und da halt durchaus mehr Giftstoffe drinnen sind. Ein paar Tipps zur Zubereitung hätte ich auch noch. Generell kann ich euch empfehlen, wurscht welche Leber ihr verwendet, vom Zubereiten zunächst immer ein bisschen kalter Milch einzulegen. Das macht die ganze Leber ein bisschen zarter. Und bei der Rindsleber, wie ich vorher erwähnt habe, nimmt es dieses Bittere und das ganz Kräftige weg. Man sollte sie nicht während des Kochens salzen. Es empfiehlt sich immer, Leber erst nachträglich zu salzen, wenn sie gegart wurde. Tut man sie vorm Garen oder vorm Anbraten, wie auch immer, schon salzen. Passiert nämlich sehr, sehr gerne, dass die, soll man sagen, ziemlich zäh und härter wird. Unangenehm. Will man nicht haben, drum bei Leber immer lieber nachher salzen. Wenn ihr sie jetzt klassisch braten wollt, zum Beispiel für Tiroler Leber, dann empfehle ich euch, dass ihr sie einschneidet. Wenn man das nämlich nicht macht, dann biegt sich die auf und ja, dann habt ihr so ein Uhackerlstück Leber in der Pfanne liegen. Und sagen wir es ehrlich, das sieht auch nicht schöner aus. Also sie kann generell andere komische Formen annehmen. Auch ein guter Tipp zum Anbraten. Am besten die Leber in ein bisschen Mehl wenden. Denn dadurch wird sie wirklich schön bräunlich. Und das ist zum Beispiel in der gerösteten Leber. Schaut immer super aus, wenn sie so eine schöne, kräftige, braune Farbe hat. Und das erreicht man eben nur, wenn wir es vorher mit ein bisschen Mehl bestäuben und so anbraten. Generell empfiehlt es sich übrigens, immer Leber von eher jüngeren Tieren zu konsumieren, denn die enthalten logischerweise weniger Giftstoffe, was sich durchaus positiv auf unsere Gesundheit wieder auswirkt. Ich habe es vorher erwähnt, Wildleber eher meiden, mal in geringen Dosen sicherlich kein Problem. Und was man auch eher meiden sollte, wäre die Leber von der Pute. Denn die beiden Varianten, eben Wild und Pute, haben besonders viele Giftstoffe drinnen. Man generell so sagt man ja, sollte man Leber ja nicht jetzt sie alle zwei Tage essen, nicht so oft konsumieren, weil eben dann die Belastung an Schadstoffen durchaus auch für unseren Körper gegeben ist. Aber, großes Aber, die Leber liefert unserem Körper auch viele sehr, sehr wichtige Stoffe, zum Beispiel Eiweiße, eine Vielzahl an Vitaminen, Kohlenhydrate und vor allem Eisen. Und von daher ist Leber auch ein ideales Gericht, wenn man Operationen hatte, weil einfach hier konzentriert die wichtigen Stoffe vorhanden sind und somit helfen, dass sich der Körper wieder regeneriert. Ja, den Giftstoff in der Leber, der sich da sammelt, nennt man übrigens Cadmium. Aber übrigens noch keine Sorge, wenn ich jetzt, was ich einmal im Monat Leber esse, dann muss man wirklich keine Bedenken haben. Man könnte es theoretisch auch öfter essen, ist auch noch kein großes Gesundheitsrisiko. Außer man ist schwanger, dann bitte keine Leber essen, weil das kann sich auf die embryonale Entwicklung negativ auswirken. Oder wenn man unter Gicht leidet oder Rheuma hat, dann sollte man Leber auch meiden, weil eben die darin enthaltenen Stoffe dann die Probleme halt noch mehr fördern und das wollen wir ja nicht haben. Aber ein gesunder Mensch, wie gesagt, muss sich an sich keine Sorge machen, kann Leber gerne konsumieren. ist jetzt nicht so das große Problem. Gut, ich würde sagen, nach dem vielen theoretischen Wissen kommen wir zum Rezept der heutigen Folge und wie könnte es auch anders sein, da machen wir ein Kautzengeschrei. Für 4 Personen benötigen wir 200 Gramm Schweinefleisch, da würde ich eher ein mageres nehmen, zum Beispiel einen Schweinslungenbraten, 200 Gramm Rindfleisch, 200 Gramm Schweineleber, 2 Stück Gemüsezwiebel, eine Knoblauchzehe. Alternativ könnt ihr auch Knoblauchgranulat verwenden, wenn ihr so wie ich zum Beispiel frischen Knoblauch nicht so gut vertragt. 1/8 Liter Sauerrahm, so circa 1/2 Liter Rinderbrühe, mal mehr, mal weniger, das sieht man dann eh, aber 1/2 Liter ist immer ein guter Richtwert. Den Abrieb von circa 1/4 Zitrone, Mehl, Majoran, Essig, Öl, Salz und Pfeffer. Zunächst einmal müssen wir das Fleisch schön trocken tupfen und anschließend in kleine Stücke schneiden. Danach widmen wir uns der Leber, die muss man zunächst häuten, dann wird sie ein bisschen abgewaschen, trocken getupft und ebenfalls in kleine Stücke geschnitten. Idealerweise so groß wie die Fleischstücke. Dann auch nehmen wir die Zwiebel her, die wird einmal geschält und dann ganz, ganz fein gehackt. Wirklich ganz klein und fein hacken, nicht zu grob. Der Knoblauch wird ebenfalls geschält und auch anschließend fein gehackt. Alternativ könnte man den Knoblauch auch pressen. Ich persönlich bin aber, wenn bei frischem Knoblauch, der Verfechter des Kleingeschnittenen, weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass man den, also ich den besser vertrage. Ich greife ja bei dem Rezept eher auf Granulat zurück. Aber wenn frisch, würde ich empfehlen, den klein zu würfeln, weil er da meines Erachtens bekömmlicher ist. Danach erhitzen wir eine Pfanne mit Öl und geben mal den Zwiebel rein. Also beim Öl muss man jetzt nicht ein Tröpfchen rein, es kann ruhig ein bisschen mehr sein, weil in dem warmen Öl wollen wir unseren Zwiebel dann schön glasig dünsten. Wenn wir das haben, kommen die Fleisch und das Fleisch und die Leber dazu, Gott, in die Pfanne dazu und das wird man ein bisschen mit angeröstet. Danach wird das alles mit Mehl gestaubt, schön durchgemischt und weiter geröstet. Und dann kommen noch Pfeffer, Majoran und die Zitronenschale dazu. Und wir rösten schön weiter, und zwar so lange, bis das Fleisch leicht Farbe genommen hat. Danach nehmen wir unseren Essig und löschen das Ganze mit einem kräftigen Schuss ab. Und im Anschluss gießen wir das mit Rinderbrühe auf. Wirklich nur so viel, dass es minimalst bedeckt ist, das Ganze. Kann sein, dass ihr ein bisschen mehr als 1/2 Liter braucht. Kann sein, dass auch ein bisschen weniger ist. Ich habe das nur mal so reingeschrieben als circa Richtwert, weil ich auch immer passiert mal auf 1/2 Liter anfange und dann sehe ich, ob ich mehr brauche oder weniger. Auf alle Fälle nicht zu viel nehmen. Lieber im Nachhinein noch ein bisschen was nachgießen. Ja, und dann sollte man das Ganze bei wenig Temperatur weich dünsten, und zwar dauert das in etwa 45 Minuten. Am besten, ihr probiert es nach einer halben Stunde, wie zart das Fleisch ist, vor allem das Rindfleisch, die Leber und das Schwein ist schneller durch. Wenn es schon passt, könnt ihr dann schon aufhören oder ansonsten noch weiter dünsten lassen. Aber grober Richtwert würde ich hier sagen 45 Minuten. Während das Ganze köchelt, gebe ich circa einen gut gehäuften Esslöffel Mehl zu meinem Sauerrahm dazu, rühre das Ganze durch. Und wenn dann mein Fleisch zart ist, kommt dieses Mehl-Sauerrahm-Gemisch zum Kautzengeschrei dazu und ich rühre es unter, um die Soße zu binden. Mehl kommt deswegen dazu, würde man Sauerrahm nämlich nur so reingeben, hat er den Nachteil, dass er so kleine Klümpchen bildet. Wenn ich das mit Mehl mache, passiert das Ganze nämlich nicht. Ja, und dann muss ich das Ganze zu guter Letzt nur mehr mit ein bisschen Salz abschmecken und dann kann ich es auch schon servieren. Also ihr seht, das Kautzengeschrei ist eigentlich ein sehr einfaches Rezept, wo man jetzt nicht so viel machen muss. Und wie gesagt, man kann das super variieren. Wenn ihr keine Leber wollt, könnt ihr die Leber auch weglassen, vielleicht irgendwas anderes stattdessen nehmen oder einfach nur generell mit den 2 Fleischsorten arbeiten. Also da ist dann eurer Fantasie wirklich keine Grenze gesetzt. Das Rezept, das ich euch aber vorgestellt habe, ist eins, was ich sagen würde, was man, wenn man es wirklich antreffen würde, so bekommen täte, beziehungsweise was in vielen österreichischen Kochbüchern so angeführt ist. Ja, bevor wir zum Ende der heutigen Folge kommen, noch ein paar kurze administrative Sachen, dass ich das Wort rausbringe. Euch wird vielleicht schon etwas aufgefallen sein. Und zwar gibt es ab der heutigen Folge Kapitelmarken. Die habe ich nämlich jetzt eingeführt, um ein bisschen mehr Übersicht in den Gabelbissen-Podcast reinzubringen. Zum Beispiel, wenn ihr mal einzelne Teile nachhören wollt, könnt ihr mit den Kapitelmarken relativ rasch hinspringen. Ich sage es gleich, ich werde bei bereits bestehenden Folgen das nicht nachträglich einbauen, aber bei Folgen, die alle ab heute kommen, also 105 aufwärts, wird es immer Kapitelmarken geben. Aber ich denke mal, das ist recht praktisch, wenn man zum Beispiel sagt, da war doch einmal was, wie war das nochmal, das Geschichtliche beim Kauzengeschrei, dann kann man eben mit den Kapitelmarken da sehr, sehr schön hinspringen. Was auch neu ist, es gibt einen zweiten Feed, den ihr abonnieren könnt. Und zwar biete ich den Gabelbissen jetzt nicht nur im MP3-Format an, sondern auch im AAC-Format. Und das wird besonders jene User oder Userinnen freuen, die auf Apple-Produkte setzen und da zum Beispiel die Apple Podcast-App verwenden. Denn eben für diese App ist es dann mit den Kapitelmarken gescheiter, weil, was ich weiß, unterstützt die Original-Apple-Podcast-App nicht die MP3-Kapitelmarken. Beziehungsweise es gibt auch einige andere Podcatcher für Apple, die das eben auf MP3-Basis nicht unterstützen. Aber in diesem AAC-Format, auch bekannt als M4A, ist das alles kein Problem. Zurzeit gibt es nur diese Folge am Stream in dem Format, aber ich werde noch alle alten Folgen auch nachreichen, sodass ihr dann auch nachträglich das im AAC-Format runterladen könnt. Das wird dann mit der Zeit noch nachgereicht. Da muss ich noch einige Sachen machen, damit das eben in dem Format auch am Server bereit liegt für euch. Und eine Änderung gibt es noch hier im Gabelbissen. Und zwar unterstütze ich seit 1.1. Flatter nicht mehr. Ich habe es ja ein paar Mal schon erwähnt, Flatter ist ja so ein kleiner Unterstützerdienst, sage ich. Wenn euch zum Beispiel eine Podcast-Folge gefallen hat, hättet ihr einen Flatter-Klick machen können und aufgrund dessen wäre mir so eine kleine Mikrospende zugekommen. Ich habe mich jetzt gegen Flatter entschieden, aus mehreren Gründen. Auf der einen Seite, weil der Relaunch des Dienstes, sprich man hat den umprogrammiert, meines Erachtens nicht sehr fein vonstatten gegangen ist. Man hat die damalige vorhandene Übersicht des Dienstes, viele Funktionen gestrichen. Teilweise soll es nachkommen, teilweise will man das nicht machen. Und haben wir gedacht, nein, sorry, will ich ehrlich gesagt nicht mehr verwenden, gefällt mir so überhaupt nicht. Es ist unübersichtlich geworden so und ja, war dann einfach nicht mehr mein Ding. Und auf der anderen Seite habe ich mir gedacht, Flatter war immer recht nett. Einen geringeren Teil meiner Serverkosten konnte ich damit abdecken. Aber es war jetzt nicht so groß. Ich will jetzt niemandem einen Vorwurf machen, um Gottes Willen. Und ich habe mir einfach gedacht, ich mache das Podcast nicht, um hier mich irgendwie zu bereichern. Ich mache es, weil es mir Spaß macht, zu recherchieren zu den ganzen Gerichten und einfach das euch dann in Form des Podcasts zu präsentieren. Ich mache es einfach, weil mir das Ganze, die Thematik an sich Spaß macht, nicht des Geldes wegen. Und da habe ich mir gedacht, okay, darum streiche ich Flatter einfach aus meinen Podcasts. Wer mich finanziell unterstützen möchte, die Möglichkeit gibt es nach wie vor. Das kann man über PayPal machen. Das Ganze würdet ihr auf der Website gabelbissen.at finden unter dem Menüpunkt Unterstützen oder Unterstützung, glaube ich, heißt er. Und da gibt es dann den Link zum PayPal-Spenden-Button. Aber viel, viel lieber ist es mir, wenn ich Kommentare bekomme. Das, sage ich, ist der größte Lohn eines Podcasters, wenn man zu seinen Folgen auch Kommentare bekommt, wie Fragen, Lob, Kritik, was auch immer. Ja, da würde ich sagen, machen wir den Sack für die heutige Folge zu. Ich wünsche euch wie immer viel, viel Spaß beim Nachkochen. Sag danke fürs Zuhören. Bis zur nächsten Folge. Servus. Gabelbissen ist ein privater Podcast aus Österreich. Informationen zur aktuellen Sendung